mich viel zu viel, spielen die Sorgen dieser Welt mit mir wieder ihr blödes Spiel. Dann weiß ich genau, was zu tun ist, wie die Falle um mich herum zu lösen ist. Ich setz mich am Abend ans Fenster und warte auf die Lichter aus dem All. Ufos, ich weiß, dass es euch gibt. Ihr seht, dass ich gut, ich brauch euch sehr. Kommt recht schnell an, was